بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، 90. Er sagt, was ist der Beweis, dass die Propheten in den Grundlagen der Ibadah übereinstimmen? Also, dass ihre Botschaft ein und dieselbe ist, in der Kern, ja, im Kern. Er sagt, es gibt zwei Arten aus dem Koran dafür. Erstens zusammengefasste Beweise, die wir auch schon vorher genannt hatten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben hier bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die falschen Götter. Und das ist, denke ich mal, klar. Und er sagt, und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Einweisung gegeben hätten. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer mir, so dient mir. Und er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und frage, wen von unseren Gesandten wir vor dir gesandt haben, ob wir anstatt des Alabamas andere Anzubetende eingesetzt haben, denen man dienen soll. Das ist ein Zusammenfassen, also allgemeine Beweise, die zeigen, dass alle Gesandten mit derselben Botschaft, Kernbotschaft gekommen sind, dient Allah und meidet die falschen Götter. Dann geht er auf detaillierte Beweise ein, die natürlich viele sind, er nennt hier einige, wie zum Beispiel, und wir sandten bereits Nuh zu seinem Volk, der sagte, oh mein Volk, dient Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, keine Anbetungswürdigen habt ihr außer ihm, wollt ihr nicht den Gottesfürchtigen sein. Und wir sandten Thamud, ihrem Bruder Salih, er sagte, mein Diener, mein Volk, oh mein Volk, dient Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Und so ist es mit allen, mit Ad, mit dem Volk von Madian, mit Ibrahim und sein Volk und so weiter. Also es gibt, er bringt ja verschiedene Sachen, auch das von Musa a.s. und Isa a.s. Alle sind hier beeinstimmend, bis einschließlich natürlich der Prophet Muhammad s.a.w., wo er sagt, sag, ich bin nur ein Überbringer von Warnung und kein Anbetungswort, keinen Anbetungsbetungswürdigen gibt es außer Allah, dem einen, dem Allbezwinger. Ja, das sind alles Beweise dafür, im Allgemeinen und im Detaillierten, im zweiten Teil eben die detaillierten Beweise, die dazu zeigen, dass alle mit derselben Botschaft, mit derselben Kernbotschaft gekommen sind. Und das ist natürlich, um das Ganze nochmal zu verstärken, hat das Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Und er hat es hier nochmal erwähnt, damit wir einen Unterschied sehen zwischen allgemein, weil man könnte ja sozusagen sagen, ja allgemein könnte ja sein, aber wo ist der Beweis, dass jeder das gesagt hat? Und hier bringt er die Beweise fast zu jedem Volk, das uns erwähnt wurde, dass er hier sagt, der Prophet hat zu seinem Volk so gesagt, der Prophet hat zu seinem Volk so gesagt. Im Endeffekt waren das alles die gleichen Aussprüche. Na, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.